Das Städtchen war klein, eher ein Dorf. Und es wohnten dort fast nur alte Menschen, von denen so selten einer starb, dass es schon ärgerlich war. Und auch im Krankenhaus und im Gefängnis brauchten sie kaum Särge. Mit einem Wort, die Geschäfte gingen schlecht. Wenn Jakow Iwanow in einer größeren Stadt Sargtischler gewesen wäre, dann hätte er bestimmt sein eigenes Haus gehabt und wäre Jakow Matwejitsch genannt worden. Aber in diesem verlorenen Nest hieß er nur Jakow. Er lebte wie ein einfacher Bauer in einem alten, kleinen Haus, das nur aus einem einzigen Raum bestand. Und in diesem Raum lebten er und seine Frau Marfa. Und auch das Ehebett, der Ofen, die Hobelbank, die Särge und der ganze Hausrat mussten darin Platz finden. Hühner und alte Weiber. Eine Strafe Gottes. Raus! Draußen ist es kalt, Jakob. Dann können wir auch Vassiljews Kuh hereinbitten. Sie kann im Bett schlafen. Und Mischkas alten Gaul kann hier neben dem Ofen stehen und sich wärmen. Und du kannst sie mit Zucker füttern. Und die Schweine auch, die Anton Stepanow im Herbst gekauft hat. Und Akims Ziegenbock und Suvorins Gänse. Lass sie nur alle herein, die lieben Tierchen. Wir haben genügend Platz hier am Tisch. Jakow machte gute, dauerhafte Särge. Für gewöhnliche Sterbliche und Bauern zimmerte er sie nach seiner eigenen Größe. Er irrte sich nie, denn es gab keinen Mann, der größer und kräftiger war als er. Auch nicht im Gefängnis. Nur für feine Leute und Frauen arbeitete er nach Maß und benutzte dafür eine eiserne Elle. Aufträge für Kindersärge nahm er höchst ungern entgegen und erledigte sie sofort und mit Verachtung. Die Kinder sterben, aber die Alten bleiben am Leben. Kindersärge, ein einziges Verlustgeschäft. Wenn er das Geld dafür bekam, sagte er jedes Mal: Ehrlich gesagt, ich befasse mich nicht gern mit Kleinigkeiten. Neben seinem Handwerk verdiente er noch eine Kleinigkeit mit seinem Geigenspiel. Auf den Hochzeiten im Städtchen spielte gewöhnlich ein jüdisches Orchester, das von Moisej Iljitsch Schachkes geleitet wurde. Und da Jakow sehr gut Geige spielte, vor allem die russischen Lieder, lud ihn Schachkes hin und wieder für 50 Kopeken am Tag zum Mitspielen ein. Der Klarinettist im Orchester war ein rothaariger, dürrer Mann und hieß Rothschild. Diesen Klarinettenspieler. Sobald er seinen Mund ansetzt, jammert und klagt seine Röhre wie auf einer drittklassigen Beerdigung. Rothschild, Rothschild. Ich schlag dir noch eins über den Schädel. Verzeihung, Onkelchen. Wenn ich nicht hätte solche Hochachtung vor Ihrem Talent, Onkelchen, ihr wärt längst schon geflogen aus dem Fenster. Oh. Bitte sehr, meine Herrschaften. Oft bat man Jakow nicht, im Orchester mitzuspielen. Nur im Notfall, wenn einer von den anderen fehlte. Vor 20 Jahren waren die Zeiten schlecht. Mehr als schlecht. Und jetzt? Jetzt sind die Zeiten noch schlimmer. Heute wäre man froh, hätte man das, was man vor 20 Jahren hatte. Ich kann mich nicht erinnern, dass du vor 20 Jahren zufriedener gewesen wärst, Jakob. Halt den Mund, Marfa. Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit mir selber. Scher dich raus. Draußen ist es kalt, Jakob. Und dann wirf's in den Topf. Dann ist ihm warm. Jakob hatte nie gute Laune, weil er ständig furchtbare Verluste zu erleiden hatte. Dies war jedenfalls seine feste Meinung. So war es zum Beispiel eine Sünde, an Sonn- und Feiertagen, von denen es in Russland sehr viele gab, zu arbeiten. Und der Montag war sowieso seit Jahren ein Unglückstag. Auf diese Weise kamen etwa 200 Tage im Jahr zusammen, an denen Jakob seine Hände in den Schoß legen musste. Und der Polizeiwachtmeister? Nein, nein, nicht wieder der Polizeiwachtmeister, Jakob. Den musst du endlich vergessen. Ich kann ihn nicht vergessen. Den Polizeiwachtmeister kann ich nicht vergessen. Und wenn ich vergessen könnte, dann würde ich auf alle Fälle nicht den Polizeiwachtmeister vergessen. Nein, den Polizeiwachtmeister kann ich nicht vergessen. War er nicht 2 Jahre krank? Ja, Jakob. Habe ich nicht darauf gewartet, dass er sterben würde? Ja, Jakob. Und fuhr er nicht zur Behandlung in die Hauptstadt und starb dann dort? Ja, Jakob. Na, und welch schrecklicher Verlust war das für mich, Marfa? Mindestens 10 Rubel. Wo ist ein so feiner und kostbarer Sarg aus massiver Eiche gewesen sein soll. Mit Nussbaum furnierten Griffen. Ja, ja. Mit schönstem Brokat ausgekleidet, mit Zierbeschlägen und Rosetten. So etwas kann man doch nicht vergessen. Nein, Jakob. Der Gedanke an die Verluste quälte Jakob sehr. Besonders in der Nacht. Deshalb legte er die Geige immer neben sich aufs Bett, und wenn die bedrückenden Gedanken seinen Kopf nicht verlassen wollten, berührte er die Saiten. Die Geige gab ein paar Töne von sich, und Jakob wurde es etwas leichter in der Dunkelheit. Keiner kann von Jakob Matwejic sagen, dass er nicht jeden Morgen auf den Beinen steht. Jag dieses Huhn aus dem Haus, Martha. Draußen friert es, Jakob. Was? Was habe ich über den Tee gesagt, Martha? Was hast du über den Tee gesagt, Jakob? Wie viele Male haben wir nicht darüber gesprochen, dass der Tee zu stark ist? Er ist zu stark, dieser Tee. Der Tee hier in der Tasse ist zu stark. Wir haben kein Geld, um es mit Tee zu verschwenden. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Du kochst zu starken Tee, Martha. Dafür trinke ich nur warmes Wasser. Was? Warmes Wasser. Ja, trotzdem. Es ist Verschwendung. Und außerdem ist es verdammt kalt hier. Ja, Jakob. Wäre deine Alte nicht so geizig, Petrovic, so hätte sie mich deinen Sarg mit Tuch ausschlagen lassen. Das brächte 25 Kopeken. Und für 10 Kopeken könnte ich ihn schwarz bemalen. Und der Deckel hätte für 12 Kopeken ein liegendes Kreuz bekommen. Nicht zu reden von Schlössern und geschmiedeten Handgriffen. Zählt man alles zusammen, was ich heute nicht verdiene und was ich gestern nicht verdient habe, kommt eine wahnsinnige Summe zusammen. Was willst du mit diesem Holz, Martha? Es ist kalt, Jakob. Bist du jetzt ganz verrückt? Glaubst du, wir haben Geld, um so viel Holz zu verbrennen? Was soll man denn sonst mit dem Holz tun? Spare es, Martha. Man muss das Holz sparen, bis die Kälte kommt. Du hast gesagt, es sei kalt. Das habe ich nicht gesagt. Du bist aufgewacht und hast gesagt, es ist kalt. Ja, ich bin nicht aufgewacht und habe gesagt, es ist kalt. Ich bin aufgewacht und habe gesagt, jage das Huhn fort. Und du hast gesagt, es ist kalt, Jakob. Ja, Jakob, aber dann hast du Tee getrunken und gesagt, außerdem ist es kalt. Ja, wenn ich gesagt habe, es ist kalt, bedeutet das nicht, dass es kalt ist. Was bedeutet es dann? Dass es morgen kälter werden kann. Jedenfalls mache ich jetzt Feuer im Ofen. Eines ist sicher. Früher starben die Leute mehr. Da hatte man zu tun und musste nicht den ganzen Tag lang mit Weibern diskutieren. Die Leute haben einfach aufgehört zu sterben. Das ist mein großes Unglück. Petrovic starb am letzten Donnerstag. Jojo, und warum musste er ausgerechnet am Donnerstag sterben? Wo am Donnerstag das Namensfest der Kaiserin Witwe war und ich nicht arbeiten durfte? Hast du es vergessen, Maffa? Nein, Jakob. Aber du hast vergessen, dass du für Petrovic den zweiten Sarg zimmern kannst, weil seine Frau schon einmal einen für ihren todkranken Jegor bestellt hatte. Doch dann erholte sich ihr Mann wieder und lebte noch jahrelang. Zwei Särge für einen Toten. Hast du das vergessen, Jakob? Und was geschah mit diesem Sarg, Martha? Mit diesem Sarg, den ich für den angeblich schon toten und später wieder quicklebendigen Jegor gezimmert hatte? Die Witwe Petrovic wollte ihn mir nicht bezahlen, weil sie fürchtete, ihr Jegor würde das fehlende Geld bemerken und dann käme alles aus. Er wird mich totprügeln, geeinte sie. Hätte es nur getan, dann hätte er den Sarg gleich für sie verwenden können. Ich bot ihr an, den Sarg auseinanderzunehmen, damit sie die Bretter kaufen könne. Aber auch das wollte sie nicht. Weil mein Jegor sich sonst fragt, wozu braucht meine alte Bretter? Sag ihm, um das Loch im Dach endlich zu flicken, erwidert ich. Und was sagt sie drauf, Martha? Du kannst den Sarg für den nächsten Toten gebrauchen. Sie gab dir eine Flasche Wodka und sie entschuldigte sich. Eine Flasche Wodka für einen Sarg. Und wer war der nächste Tote, Martha? Nikita Kaslov. Ich weiß, Jakob. Ja, und was geschah mit dem Sarg, Martha? Ich kenne die Geschichte, Jakob. Die Witwe Kaslov. Dieser Geizkrank wollte den Sarg nicht, weil er für meine Nikita zu groß und deshalb zu teuer ist, sagte sie. Und ich, was sagte ich? Ich kürze dir den Sarg, da wird er billiger. Sie ist einverstanden, ich ändere ihn, bringe ihn in ihr Haus. Aber plötzlich will sie den Sarg überhaupt nicht mehr. Dieser Sarg bringt Unglück, mach mir einen neuen. Darf ich, warum soll dieser Sarg Unglück bringen, Petrovna? Weil ein Fluch in ihm liegt, stammelte sie. Weiß der Teufel, warum sie das sagte. Vielleicht hatte sie von der Geschichte erfahren. Also machte ich ihr einen neuen Sarg und blieb auf dem alten sitzen. Und für den nächsten Toten, Piotr Rusakov, war der Sarg wieder zu klein. Ich weiß, Jakob. Also vergrößerte ich ihn wieder. Aber die Rusakova wollte mir für eine abgeänderte Kiste, so redete sie, Martha, für eine abgeänderte Kiste. Nur einen Rubel 50 bezahlen. Ein Rubel 50 Kopeken. Und das für gutes Handwerk. Und weil ich den Sarg nicht ein drittes Mal ändern wollte, gab ich ihn ihr für diesen Spottpreis. Ein einziger Verlust. Besser hätte ich das Holz gleich verbrannt. Wie kannst du eine solche Geschichte vergessen, Martha? Ich habe die Geschichte nicht vergessen, Jakob. Du hast vergessen, wie viel Verlust ich damit machte. Du hast ein schlechtes Gedächtnis, Martha. Es ist möglich, dass dein Gedächtnis besser ist als meines. Wenn man unter einem besseren Gedächtnis versteht, dass man sich länger zurückerinnern kann. Aber wenn man unter einem besseren Gedächtnis versteht, dass man sich an das erinnert, was gut war, dann ist dein Gedächtnis nicht besser als meins. Denn du erinnerst dich nur an das, was schlecht war. Und deswegen hast du ein schlechteres Gedächtnis als ich. Entschuldigt, Onkelchen, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich will mich keinesfalls aufdrängen. Ich weiß, dass ihr seid sehr beschäftigt und ich bin mir ehrlich bewusst, dass ich euch vielleicht störe. Aber ich meine, wenn ihr nichts dagegen habt. Denn ich glaube zu wissen, das heißt, ich weiß natürlich, dass ich... Guten Tag, Rothschild. Guten Tag, Marfa Ivanovna. Das Orchester. Es geht um das Orchester, Onkelchen. Moisej Ilitsch Schachkes Orchester. Entschuldigt, Onkelchen, was für ein Orchester soll es denn sonst sein? Wo es doch gerade Moisej Ilitsch Schachkes war, der mich gebeten hat, euch zu bitten, dass... Natürlich nur, wenn ihr wollt, Onkelchen. Mich geht es ja nichts an. Aber Moisej Iljitsch spricht so warm von eurem Geigenspiel. Und ich hoffe, ihr versteht, Onkelchen, mit welcher Freude ich komme zu euch, um euch zu bitten, dass sozusagen jetzt, wo Andrei Alexejew und Olga Matwejewa, ihr wisst doch, heiraten wollen einander. Und Das wird bestimmt eine ganz große Hochzeit. Ich meine... Wann? Wenn ich so sagen darf, morgen, Onkelchen, um 11 Uhr, wenn euch das, wie Moisei Jacques hofft und auch ich hoffe, genehm ist, beziehungsweise... Ich komme. Danke, Onkelchen. Oh. Das wird Moisei Iljitsch freuen. Der euch entschuldigt meine Vergesslichkeit, lässt grüßen. Und natürlich auch euch, Marfa Ivanovna, ganz herzlich. Ja, das wird eine große Hochzeit, wenn ihr, Onkelchen, mit eurem Geigen spielt. Ich habe zu tun. Entschuldigt die Störung, Onkelchen. Marfa Ivanovna, ich wollte euch nicht... Ich weiß, die Arbeit, entschuldigt, das wäre mir nicht recht, wenn ich... Ihr wisst ja, auch ich habe zu tun. Wir alle haben... Auf Wiedersehen. Was hast du gegen den armen Rothschild? Ich kann sein jämmerliches Gesicht nicht ausstehen. Ich finde, er spielt hübsch. Du hast noch nie etwas von Musik verstanden, Marfa. Gospodi pomeruj, Gospodi, Gospodi pomeruj. Du schuldest mir 3 Rubel. Schweig, Jakob. Was sagst du da? Du schuldest mir immer noch 3 Rubel für die Bretter, mit denen du deine Schuppen repariert hast. Jakob, ruhig. Hast du nicht deinen Schuppen repariert, Pjotr Alexander? Meinst du den Schuppen, in welchem meine Kartoffeln gelagert sind, von denen ich dir einen Sack voll verkauft habe und den du mir immer noch schuldig bist, Jakob Ivanov? Was? 2 Pud und 18 Lot Kartoffeln hast du gekauft, Jakob. Du schuldest mir 85 Kopek. Was redest du da? Sei still, Jakob. Ich soll dir 85 Kopeken schulden? Hast du nicht Kartoffeln bei mir gekauft? Habe ich dir den Preis für deine Kartoffeln nicht abgerechnet, als du die Bretter bei mir kauftest, Pjotr? Denkst du, solche Bretter kosten nur 3 Rubel? Was? 3 Rubel, 85 Kopeken sollen diese Bretter kosten? Viel zu wenig für gutes Holz. Aber 85 Kopeken für Kartoffeln, die man besser den Schweinen verfüttern würde, ist ein Wucher. Das ist eine Beleidigung, Jakob. Ein Anstil, Jakob. Sind wir auf dem Kuhmarkt oder in der Kirche, Pjotr? Er hat mich beleidigt. Jeder weiß, dass meine Kartoffeln die besten sind in unserer Stadt. Keine Kopeke sollst du von mir sehen, wenn du diese Beleidigung nicht zurücknimmst. Schweinefutter. Gib mir nun Ruhe, oder nicht? Und euch der Teufel das entschuldigt. Aber ich schufte nicht mein Leben lang, um Geld zu verleihen. Und 3 Rubel sind 3 Rubel. So viel hat man nicht einfach unter der Matratze liegen. Ruhig, Jakob, sei jetzt ruhig. Ich will jetzt mein Geld haben, Pjotr. Und wage ja nicht, ein Opfergeld in den Klingelbeutel zu werfen, bevor ich nicht das bekommen habe, was mir gehört. Ja, komm, wir gehen. In der folgenden Nacht, als Jakob wieder nicht schlafen konnte, stand er auf und nahm das Büchlein, in das er täglich seine Verluste eintrug. 17 Rubel und 16 Kopeken plus 21 Rubel sind... sind fast 40 Rubel Verlust in 2 Wochen. Das gibt in einem Jahr fast 1000 Rubel. Wenn ich die auf die Bank gemacht hätte, wären an Zinsen weitere 40 Rubel dazugekommen. Also beträgt der Verlust im Jahr 1040 Rubel. Was nützt es zu arbeiten? Was nützt es zu leben, wenn jeder Tag ein einziger großer Verlust ist? Und all die Nächte, die man verschläft. Und die Sonnenfeiertage, die wir in Russland haben. Und die ohnehin unglücklichen Montage, an denen ich nichts verdiene. Lohnt sich gar nicht, die paar wenigen Tage auszurechnen, die vielleicht etwas einbringen. Praktisch jeder Tag ist ein Verlust. Sobald ich mich bewege, nutze ich die Kleider, nutze ich die Sohlen ab. Ich mache einen Schritt, der Fußboden springt. Jeder Atemzug kostet mich mindestens eine halbe Kopeke. In seiner Verzweiflung warf Jakob sein Rechenbrett an die Wand und stampfte mit den Füßen auf den Boden. Erst gegen den Morgen fand er Schlaf. Dennoch stand Jakob zur gewohnten Zeit auf. Keiner kann von Jakob Matwejitsch sagen, dass er nicht jeden Morgen auf den Beinen steht. Scher dich aus. Heute Nacht hat es geschneit, Jakob. Ich habe Spuren am Brunnen gesehen. Es könnte ein Hirsch gewesen sein. Lieber wären mir Hühnerspuren. Denn Federvieh hat im Haus nichts zu suchen. In die Ecke mit dir. Schau, Jakob, jetzt hat es ein Ei verloren. Ach, ein Ei zerbrochen. Eine Kopeke. Ach, was man auch tut, es gibt nur Verluste. Wann beginnt die Hochzeit von Andrei Alexejew und Olga Matwejewa? Um 11. Hast du meine Sonntagskleider bereit gemacht, Marfa? Ja, Jakob. Vorher bringe ich Igors Witwe noch den Sarg. 2 Rubel 80 Kopeken. Und das für gutes Holz und solides Handwerk. Und falls ihr toter Igor wieder lebendig werden sollte, da kann sie sich gleich selber in den Sarg legen. Jakob, man redet über dich. Dein Benehmen in der Kirche neulich. Hm. Jeder dieser frommen Schwätzer würde sich wehren, wenn er sein Geld nicht bekäme. Und auf der Hochzeit von Semjon Petrov hättest du einen Streit angefangen. Ich kenne keinen Semjon Petrov. Du hast vor 2 Wochen auf seiner Hochzeit gespielt. Semjon Petrov, der Schmied. Man sagt, du hättest ihn beleidigt. Die Leute reden zu viel. Ich bitte um einen kräftigen Applaus für diesen tollen Tanz unseres Brautpaares Semjon Petrov und Maria Sakolova. Und nun wollen wir uns alle eine kleine Verschnaufpause gönnen und von diesem göttlichen Saft kosten. Na zdrowie! Rothschild, Rothschild. Deine Klarinette hat wieder mal gewinselt wie ein junger Hund, der die Mutter verloren hat. Habt ihr dieses Gejammer gehört? Verzeihung, Onkelchen. Wenn ihr nicht wisst, dass gute Musik immer auch ist ein wenig traurige Musik, dann, Onkelchen, ihr versteht nicht viel von Musik. Und wenn ihr noch einmal beleidigt meine Klarinette, Onkelchen, hau ich sie euch über euren werten Schädel. Pass nur auf, Jakob. Der schlägt dir einer auf die Pflaume, dass du Plattfüße kriegst. Was soll ich, Paris? Die Gänse gackern hören. Rothschilds Ohr auf morsche Eiche und der Sargmacher ist eine Leiche. Deine Braut, Semjon, hat ungewöhnlich rote Ohren. Pass nur auf, dass du deine Mascha nicht mit einem Schweinchen verwechselst. Seine persönliche Beleidigung. Jakob. Wieso Beleidigung? Nicht von deinen Ohren red ich, Semjon, sondern von denen deiner Mascha. Deine sind nämlich blau wie Tinte. Hat deine Braut vergessen, sie dir zu melken? Dann fließt der Wodka in die Nase, dir in die Ohren. Noch eine einzige Beleidigung, Jakob. Und ich zerquetsche dich wie eine reife Erdbeere. Pass besser auf, dass du die Öhrchen deiner Mascha nicht mit Erdbeeren verwechselst, wenn du betrunken bist. Siehst du diese Hammelkeule, Jakob? Die wird nun gleich dafür sorgen, dass dir die Sterne vom Himmel fallen. Den Hammel aufs Tabernakel und alle Heiligen wackeln. Da. Verzeihung, Herrschaften, Verzeihung, darf ich Sie, verehrte Hochzeitsgäste, in meiner bescheidenen Funktion als Orchesterleiter bitten, darf ich Sie bitten, Wenn Sie gestatten, werter Semyon, geschätzter Jakob, hochverehrte, wunderschöne Braut Maria Sakolova, auch mein lieber, treuer Rothschild, darf ich Sie alle darum ersuchen, wenn Sie gestatten, den Streit, sofern Ihnen das möglich ist, zu beenden. Und ich hoffe, dass es Ihnen möglich ist. Sie würden mich, aber gewiss nicht nur mich, uns alle würden Sie glücklich machen, wenn Sie, geehrte Hochzeitsgäste, darauf verzichteten, Hammelkeulen, Truthähne, Wodkaflaschen, Äpfelschüsseln, Damenhüte, Stiefel, Stühle und dergleichen mehr, um unsere Köpfe fliegen zu lassen. Da ist, und dies ist, wenn Sie gestatten, meine ganz persönliche Meinung, da es doch für uns alle angenehmer ist, Musik zu spielen und zu tanzen, als, wenn ich so sagen darf, die Schädel zu derangieren, schlage ich vor, den Streit, falls Ihnen das möglich ist, gütlichst zu beenden. Bitte sehr, meine Herrschaften, Nummer 11. Ich sage dir, die Leute reden zu viel, Martha. Du sollst die Leute nicht beleidigen, Jakob. Ich wurde beleidigt. Sonst niemand. Auch Igors Witwe soll sich bloß in Acht nehmen, wenn ich ihr den Sarg bringe. Im Mai wurde Martha plötzlich krank. Die alte Frau atmete schwer, trank viel Wasser und schwankte hin und her. Trotzdem heizte sie am Morgen den Ofen ein und holte sogar Wasser. Gegen Abend musste sie sich aber hinlegen. Jakob spielte den ganzen Tag über Geige. Jakob, ich werde sterben. Du willst sterben, Martha? Ihr Gesicht war vom Fieber rosig gefärbt und es wirkte ungewöhnlich heiter und klar. Und warum siehst du mich dann so fröhlich an? Als es dunkel geworden war und er sich schlafen legen wollte, ging ihm durch den Kopf, dass er Martha nie gestreichelt und nie ein liebes Wort zu ihr gesagt hatte. Dass er nie auf den Gedanken gekommen war, ihr etwas Schönes zu kaufen oder etwas Feines von den vielen Hochzeitsfesten mitzubringen. Dass er sie immer nur beschimpft und wegen seiner Verluste mit den Fäusten bedroht hatte. Das alles verwirrte Jakob. Und plötzlich begriff er, warum ihr Gesicht so seltsam heiter war. Es wurde ihm unheimlich zumute. Er harrte aus, bis es heller Tag war. Wir müssen zum Doktor, Martha. Jakob lieh sich beim Nachbarn Pferd und Wagen und brachte Martha ins Krankenhaus. Entschuldigt, Maxim Nikolaitsch, dass wir euch mit unseren Kleinigkeiten... Ich sehe doch, dass ihr sehr beschäftigt seid, Maxim Nikolaitsch, aber... Leg dich hin, Alte. Entschuldigung. Maxim Nikolaitsch, wie ihr wie seht... Wie heißt du? Jakob Ivanov. Ich meine deine Alte. Martha. Kann sie nicht selber sprechen? Wie ihr seht, Maxim Nikolaitsch ist meine Alte... Zunge raus. Oder vielmehr meine Lebensgefährtin, wie man so sagt. Ist meine Lebensgefährtin krank geworden. Entschuldigt, Maxim Nikolaitsch, Husten... Wenn ich euch bitten darf, meine Martha... Nochmal zu husten. Tief einatmen. Zu untersuchen, Maxim Nikolaitsch, und zu... Atem anhalten. Und sie wieder, wenn ihr so gütig sein wollt, Maxim Nikolaitsch, gesund zu machen. Deine Alte wird sterben. Ich danke aufrichtig für Ihre Freundlichkeit, aber entschuldigt Maxim Nikolaitsch und erlaubt mir zu sagen, jeder Wurm will leben. Nichts mehr zu machen. Steh auf, Martha. Aber ihr hättet Schröpfköpfe ansetzen sollen, Maxim Nikolaitsch. Gib mir dieses Pulver zweimal am Tag. Oder wenigstens einen Blutegel. Und leg ihr kalte Kompressen auf den Aber Kopf. Aber entschuldigt, Maxim Nikolaitsch, ihr beliebt ja selber zu wissen, dass man Pulver nur bei Bauchschmerzen oder sagen wir, wenn irgendwelche Innereien... Nimm deine Alte und geht mit Gott. Aber bei einer Erkältung und nichts anderes hat meine Martha, heißt es Blut abzapfen, Maxim Nikolaitsch. Ich habe Nikolaitsch. Zu tun. Ihr wisst doch selbst, dass man bei einer Erkältung Blut Ruhig, abzapft. Jakob. Und dass dieses Pulver nicht mal ein Krankenhaus... Geht jetzt. Geht! Wenn ihr meiner Martha wenigstens einen Blutegel ansetzen wollt, Maxim Nikolaitsch, und wir werden euch immer in unsere Fürbitte einschließen. Hast du nicht gehört? Ihr sollt gehen. Bonjour. Aber ich sehe doch, dass ihr in diesem Glas dort Blutegel habt, Maxim Nikolaitsch. Ich bin nicht still, du im Kopf, raus! Behaltet euer Pulver! Maxim Nikolaisch, und behandelt damit eure eigene Alte. Raus, sag ich. Oder besser euren Hund. Pack! Scharlatan haben sie angestellt. Pfuscher! Einem Reichen hätte er bestimmt den Schriftkopf angesetzt, Maffer. Aber einem Armen nicht mal ein Egel. Unmensch! Komm, Jakob, bring mich nach Hause. Als sie nach Hause kamen, blieb Marfa lange beim Ofen stehen und hielt sich fest. Sie glaubte, Jakob würde sie beschimpfen, wenn sie sich hinlegte. Willst du dich nicht hinlegen, Marfa? Wirst du da nicht böse, Jakob? Böse? Und mich beschimpfen? Beschimpfen? Warum sollte ich dich beschimpfen, Marfa? Du könntest mir vorwerfen, welche Verluste du zu erleiden hast, wenn ich nicht arbeite. Ach, Marfa, ich... Hast du keine Verluste zu erleiden, wenn ich mich hinlege, Jakob? Geschwätz! Leg dich hin, Marfa! Jakob sah, dass es bald zu Ende gehen würde mit ihr. Und er überlegte, dass morgen der Tag des Johannes des Evangelisten sei und übermorgen der Tag des wundertätigen Nikolai. Dann käme der Sonntag und dann der Montag, der Unglückstag, und Marfa würde sicher an einem dieser Tage sterben. Also musste er heute noch den Sarg machen. Er nahm seine eiserne Elle hervor. Ich muss dich ausmessen, Marfa. Ja, Jakob. Vier Tage lang werde ich nicht arbeiten können. Ich weiß, Jakob. Du musst dich ausstrecken. Ja, Jakob. Als Jakob seine Frau vermessen hatte, bekreuzigte er sich und begann, den Sarg zu zimmern. Nachdem die Arbeit beendet war, setzte er seine Brille auf und schrieb in sein Büchlein: Sarg für Marfa Ivanovna. Verlust 2 Rubel, 40 Kopeken. Marfa lag die ganze Zeit über schweigend und mit geschlossenen Augen da. Als es dunkel geworden war, rief sie nach ihrem Mann. Erinnerst du dich, Jakob? Vor 50 Jahren, du und ich. Wir saßen immer unten am Fluss und sangen Lieder unter der Weide. Am Fluss? Unter der Weide? Ja, Jakob. Erinnerst du dich, dass Gott uns ein kleines Kind schenkte mit blonden Locken? Ein Kind? Ja, ein Mädchen. Es ist gestorben. Das hast du geträumt. Nein, Jakob. Und weißt du noch, wie ich mich einmal mit meinen Röcken in einem Dornenbusch verfing? Dornenbusch? Wann? Wo? Als wir in Petrovs Wald Holz schlugen. Es regnete plötzlich in Strömen, ein schlimmes Gewitter ging los. Wir liefen nach Hause, du warst schon weit weg. Ich stürzte in eine Mulde, verfing mich in einem Busch und konnte nicht mehr weiter. In Petrovs Wald? Ja, Jakob. Du musstest den halben Weg zurückrennen, um mich zu suchen. Erinnerst du dich, wie du wütend warst, Jakob? Und nass, tropfnass. Dein Gesicht hättest du sehen sollen, Jakob, dein Gesicht, als du mich im Busch liegen sahst. Ach, du hast geflucht, aber es war nicht nur Wut in deinem Gesicht, nein, nein, nicht nur Wut. Und dann hast du mich aus dem Busch befreit. Aber du hast dich dabei mit der Axt verletzt, weißt du noch? Ich war von den Dornen zerkratzt, du hast geblutet und beide waren wir nass bis auf die Haut. Zu Hause habe ich dich gepflegt, dir die Wunde ausgewaschen. Ich von den Dornen zerstochen, du von der Axt verletzt. Und dann haben wir gelacht. Erinnerst du dich, Jakob? Ja. Ja, Marfa. Jetzt erinnere ich mich. Aber Jakob erinnerte sich nicht. Er sagte dies nur, weil ihm die Alte plötzlich leid tat. Für sich dachte er, das bildet sie sich alles nur ein. Dann fing Marfa an, unverständliche Sachen zu murmeln, und gegen Morgen ging es zu Ende. Alle Frauen aus der Nachbarschaft wuschen sie, kleideten sie an und legten sie in den Sarg. Jakob las den Psalter selbst, damit er nicht noch etwas für den Küster bezahlen musste. Auch das Grab kostete ihn nichts, weil der Friedhofwärter sein Vetter war. Dem Sarg folgten alte Frauen, einige Bettler und zwei Blödsinnige. Die Leute, die entgegenkamen, bekreuzigten sich gottesfürchtig. Jakob war sehr zufrieden, dass alles ordentlich, anständig und billig war. Als er zum letzten Mal von Martha Abschied nahm, berührte er mit der Hand den Sarg und dachte: Gute Arbeit. Doch als er vom Friedhof heimkehrte, überwältigte ihn der Kummer. Er fühlte sich krank. Sein Atem war heiß und schwer, seine Beine schwach. Dabei ging ihm wieder durch den Kopf, dass er Martha in den 52 Jahren, die sie zusammen in derselben Hütte gelebt hatten, immer wie einen Hund behandelt hatte. Entschuldigt, Onkelchen, ich habe euch schon gesucht. Moisej Iljitsch lässt euch grüßen und bittet, nein, befiehlt euch zu kommen, unverzüglich zu kommen. Lass mich in Ruhe. Ja, ist denn das möglich? Wie kann man nur so antworten? Moisej Iljitsch wird sein sehr gekränkt. Er hat ausdrücklich befohlen, unverzüglich. Was belästigst du mich, Knoblauch? Lass mich in Frieden. Seid bitte augenblicklich still, Onkelchen, sonst mache ich, ihr fliegt über den Zaun. Geh mir aus den Augen, Bastard! Nicht auszuhalten ist mit diesem Pack. Nicht, Onkelchen, nicht schlagen. Rothschild wurde leichenblass vor Angst, setzte sich auf den Erdboden und fuchtelte mit seinen Händen über dem Kopf, als wollte er sich vor Schlägen schützen. Dann sprang er auf und rannte so schnell er konnte davon. Die Straßenjungen freuten sich über den Vorfall, rannten hinter ihm her und warfen Steine. Jakob ging über die Weide, dann wanderte er aus der Stadt hinunter zum Fluss. Die Sonne brannte heftig und vom Wasser ging ein solches Geflimmer aus, dass es den Augen wehtat. Plötzlich erinnerte sich Jakob an alles, was Martha erzählt hatte, an das Kind mit den blonden Locken, an die Weide. Es ist genau die gleiche Weide, grün, still und traurig, wie alt sie geworden ist. Er setzte sich darunter und gab sich seinen Erinnerungen hin. Warum bin ich nie mehr am Fluss gewesen? Kein einziges Mal in 40 oder 50 Jahren. Es war ein stattlicher Fluss. Kein Rinnsal. Er hätte Fischfang betreiben und die Fische in der Stadt verkaufen können, dachte Jakob. Mit dem Boot hätte er von einem Gut zum anderen fahren können. Und Geige spielen. Die Leute hätten dafür bezahlt. Das wäre besser gewesen, als Särge zu zimmern. Er hätte Gänse züchten, sie schlachten und mit dem Boot nach Moskau bringen können. Allein schon die Federn hätten bestimmt an die 10 Rubel eingebracht. Was habe ich nicht alles versäumt? Ach, diese Verluste. Und wenn er alles gleichzeitig gemacht hätte, Fische gefangen, Geige gespielt, Gänse gezüchtet und mit dem Boot gefahren, was das für ein Kapital eingebracht hätte. Nicht eine Prise Tabak ist es wert, dieses Leben. Warum können die Menschen nicht so leben, dass es keine Schäden und Verluste gibt? Warum tun die Menschen immer das nicht, was nützlich wäre? Warum habe ich mein Leben lang geschimpft, mit den Fäusten bedroht und meine Martha gekränkt? Warum behindern sich die Menschen gegenseitig? Was für Verluste daraus erwachsen? Wenn es das Böse nicht gäbe, hätten die Menschen unermesslichen Nutzen voneinander. In der folgenden Nacht wälzte sich Jakob von einer Seite auf die andere. Er träumte vom Fluss, vom Kind, von der Weide, von Fischen, Gänsen und auch von Martha, die im Profil einem Vogel glich, der trinken wollte. Er sah Rothschilds klägliches, blasses Gesicht und wurde von allen Seiten von Fratzen bedroht, die von Verlusten jammerten. Fünfmal stand Jakob auf, um ein wenig auf der Geige zu spielen. Am Morgen erhob er sich nur mit großer Mühe. Er fühlte sich krank und beschloss, ins Krankenhaus zu gehen. Entschuldigt, Maxim Nikolaj, dass ich euch mit meinen Kleinigkeiten belästige. Ich sehe doch, dass ihr sehr beschäftigt seid, aber wie ihr seht, bin auch hinlegen. Ich... Zunge raus. Ah. Ah. Husten. Nochmals husten. Nichts mehr zu machen, Jakob. Du wirst sterben. Nimm dieses Pulver, zweimal am Tag, und leg dir kalte Kompressen auf den Kopf. Nun geh mit Gott. Ich danke für eure Freundlichkeit, Maxim Nikolaitsch. Ich werde für euch zu Gott beten. Ja, ja. Es ist gut, wenn man stirbt. Man braucht nie mehr zu essen und zu trinken. Muss keine Steuern mehr bezahlen und niemanden prügeln. Der Mensch ist nicht nur ein Jahr, sondern hunderte, ja, tausende Jahre tot. Und hat unter der Erde nicht die geringsten Auslagen. Und wenn man bedenkt, was für Verluste man in so langer Zeit zu erleiden hätte. Das Leben ist ein einziger Verlust. Der Tod aber ist ein Gewinn. Ein nutzbringender Freund. Es tat Jakob nicht leid, dass er sterben musste. Aber als er zu Hause ankam, fiel sein Blick auf die Geige. Sie tat ihm leid. Sie würde als Waise zurückbleiben. So freundlich, Onkelchen, mich nicht zu schlagen, aber Moisej Iljitsch hat mich hergeschickt zu euch. Er hat gesagt, geh noch einmal zu Jakob, so hat er gesprochen, und sag ihm, dass es ohne ihn nicht geht. Keinesfalls geht. Am Mittwoch, Onkelchen, die Hochzeit. Schapowalow verheiratet seine Tochter. Das wird geben eine vornehme Hochzeit. Uiuiui, eine große Hochzeit. Und dafür braucht es euch, Onkelchen. Ihr müsst kommen, wenn ihr nicht wollt beleidigen, Moisej Iljitsch. Er hat befohlen, ausdrücklich. Ich kann nicht. Ich bin krank. Krank? Ich werde sterben. Schild. Ja? Hier. Du bekommst meine Geige. Der überraschte Rothschild nahm gerührt die Geige entgegen und bedankte sich mit vielen Bücklingen. Dann schickte ihn Jakob nach Hause. Jakob lag den ganzen Tag da. Es war ihm traurig zumute. Am Abend nahm ihm der Priester die Beichte ab und gegen Morgen ging es mit ihm zu Ende. Die Leute in der Stadt fragten sich, woher hat Rothschild eine so vorzügliche Geige? Hat er sie gekauft oder gestohlen? Die Klarinette hatte er längst beiseite gelegt. Er spielte nur noch die Geige. Unter seinem Bogen entströmten dem Instrument die gleichen klagenden Töne wie früher der Klarinette. Und wenn Rothschild zu spielen versuchte, was Jakob vor seinem Tod gespielt hatte, dann klang die Geige so schwermütig und traurig, dass den Zuhörern die Tränen kamen. Dieses neue Stück fand in der Stadt solchen Anklang, dass die Kaufleute und Beamten Rothschild um die Wette einluden. Dutzende Male ließen sie es sich vorspielen.